Leg dich hin, mach es dir gemütlich. Schaue mit deinen Augen ganz nach oben, als ob du deine Augenbrauen anschauen möchtest. Versuche deine Augen offen zu halten. Du merkst, wie schon nach kurzer Zeit deine Augen müde werden und zu Tränen beginnen. Sollte dies der Fall sein, kannst du jederzeit die Augen schließen. Schau nun bitte auf deine Augenbrauen nach oben und konzentriere dich ganz darauf. Die Konzentration auf diesen Punkt hilft deinem Unterbewusstsein, sich zu öffnen, und es nimmt meine Worte tief in sein Inneres auf. Fühle, wie sich während du auf diesen Punkt schaust, ein angenehmes Gefühl der Ruhe und Entspannung in deinem Körper zu verbreiten beginnt. Dein Unterbewusstsein öffnet sich nun ganz weit. Es nimmt jedes Wort auf, das ich sage, und setzt es genauso um, wie ich es sage. Konzentriere dich ganz auf diesen Punkt. Immer weiter öffnet sich dein Unterbewusstsein und meine Worte fließen ganz tief in dein Inneres. Wenn ich dich nun gleich bitte, die Augen zu schließen, dann schließ die Augen und fühl, wie sich ein angenehmes Gefühl der Entspannung immer mehr in deinem Inneren verbreitet. Fühl, wie dein Unterbewusstsein beginnt, dich tiefer zu tragen in diese angenehme, sanfte Entspannung. Schließe nun deine Augen und höre ganz auf meine Stimme. Erlaube dir jetzt selbst, es dir so bequem zu machen, wie du nur willst. Höre dem Klang meiner Stimme zu, und während du ruhig dem Klang meiner Stimme zuhörst, konzentriere dich für einige Momente auf deine Atmung. Atme ruhig und gleichmäßig, so wie du atmen würdest, wenn du schläfst oder dich vorbereiten würdest zu schlafen. Und stell dir einmal bildlich vor, wie ruhig und zufrieden möglicherweise aussiehst, während du auf dieser Liege entspannst. Benutze die Kraft deines Geistes, um dich selbst vor deinem inneren Auge zu sehen. Und dann benutze die Kraft deines Geistes dafür, um das zu tun, was auch immer nötig ist, du noch entspannter aussiehst. Und denke dabei immer noch an deine Atmung. Achte einmal darauf, dass jedes Mal Einatmen genauso lange dauert wie das Einatmen davor. Und dass jedes Mal Ausatmen genauso lange dauert wie das Ausatmen davor. Wobei jedes Einatmen wahrscheinlich etwas kürzer ist als jedes Ausatmen. Ein ganz ruhiger Rhythmus, sanft und regelmäßig. Und während du über deine Atmung nachdenkst, spürst du vielleicht auch das Gewicht deines Kopfes auf der Liege und du hörst immer noch ruhig dem Klang meiner Stimme zu. Und während du ruhig dem Klang meiner Stimme zuhörst, merkst du eventuell, dass du vergessen hast, über deine Atmung nachzudenken. Aber das ist okay. Du kannst einfach wieder anfangen, über deine Atmung nachzudenken, während du ruhig weiter dem Klang meiner Stimme zuhörst, was ich hier zu dir sage. Und in der Psychologie gibt es eine Regel, sie heißt 7 plus oder minus 2. Und sie besagt, dass die meisten Menschen an 7 Dinge gleichzeitig denken können, plus oder minus 2. Manche Menschen können also an 2 mehr denken als der Durchschnitt und manche an 2 weniger. Du solltest also fähig sein, an mindestens 5 Dinge gleichzeitig zu denken, sie gleichzeitig wahrzunehmen, den Klang meiner Stimme, die Gleichmäßigkeit deiner Atmung, das Gewicht deines Kopfes und wie du vielleicht von außen aussiehst. Das sind schon 4 Dinge. Also kannst du an 4 Dinge denken, während du dem Klang meiner Stimme zuhörst. Weiter kannst du im Klang der Musik lauschen, die im Hintergrund läuft. Das sind also schon 5 Dinge. Und ich frage mich, ob du über diese 5 Dinge nachdenken könntest und dann gleichzeitig auch wahrnehmen kannst, wie sich deine Füße anfühlen am Ende der Liege. Und vielleicht noch, wie sich deine Arme anfühlen. Das sind jetzt 7 Dinge. Der Klang meiner Stimme, das Gewicht deines Kopfes, die Musik, die im Hintergrund läuft, die Art, wie du aussiehst, während du entspannst, und deine Atmung, und deine Arme, und deine Füße am Ende der Liege. Und ich frage mich, ob du jetzt noch eine 8. Sache hinzufügen könntest. Ich frage mich, ob die Kraft deines Geistes groß genug wäre, um an 7 plus eine Sache gleichzeitig zu denken. Hinzufügen könnte man vielleicht ein Gefühl für die Temperatur in diesem Raum. Und dann, nur um zu testen, ob du noch eine weitere Sache hinzufügen kannst, so dass du an 9 Dinge gleichzeitig denkst. Das sind dann 7 plus 2. Denke an all die 8 wahrnehmbaren Dinge und denke auch noch vielleicht an die Art, wie sich deine Augen anfühlen, während du an all die anderen Dinge denkst. Das Gewicht deines Kopfes, deine Atmung, die Musik im Hintergrund, wie du von außen aussiehst, die Temperatur dieses Raumes, deine Füße am Ende der Liege, deine Arme, der Klang meiner Stimme und wie sich deine Augen anfühlen, das Gewicht deines Kopfes, deine Atmung, die Musik im Hintergrund, wie du von außen aussiehst, die Temperatur dieses Raumes, deine Füße am Ende der Liege, deine Arme, der Klang meiner Stimme und wie sich deine Augen anfühlen. Und natürlich, wenn irgendjemand an all diese Dinge denkt, denkt er in Wirklichkeit an eins nach dem anderen. Sehr schnell, so schnell, dass es sich anfühlt, als würdest du an all diese Dinge gleichzeitig denken. Bei Computern nennt man dieses Verfahren Multitasking. Teile deine vorhandenen Energien zwischen den verschiedenen Dingen, die du gleichzeitig versuchst. Und aus diesem Grund können manche Menschen nur an 5 Dinge gleichzeitig denken, weil es die Grenze ihres Speichers ist, während andere an 9 Dinge gleichzeitig denken können. Und ich frage mich, wie gut dein Speicher funktioniert. Wenn du versuchst, dich an 9 Dinge zu erinnern, das Gewicht deines Kopfes, deine Atmung, die Musik im Hintergrund, wie du von außen aussiehst, die Temperatur dieses Raumes, deine Füße, deine Arme, den Klang meiner Stimme und wie deine Augen sich anfühlen. Und jetzt kannst du darüber nachdenken, wie gut es sich anfühlen wird, wenn du dir selbst erlaubst, nur an das Wichtigste aller Dinge zu denken, all deine Energien zu konzentrieren auf das Wichtigste aller Dinge. Und es wird so leicht sein, nur an das Wichtigste aller Dinge zu denken, dass du dich jetzt bereit machst, dir selbst zu erlauben, nur noch an eine Sache zu denken, anstatt an 9. Und diese eine Sache ist, wie gut es sich anfühlt, nur an eine Sache zu denken. Daran zu denken, wie entspannt du jetzt sein kannst, dass du nur daran denkst, wie entspannt du vielleicht sein willst, entspannt in deinem Geist und in deinem Körper. Keine Notwendigkeit, überhaupt irgendetwas zu denken, wirklich keine Notwendigkeit, irgendetwas zu tun. Niemand will dir irgendwas und niemand erwartet irgendwas und absolut nichts, was es für dich zu tun gibt, außer zu entspannen. Lass dich tiefer und tiefer sinken in diese angenehme Entspannung, während dein Unterbewusstsein meine Worte aufnimmt. Du hast erkannt, dass es an der Zeit ist, etwas für deinen Körper zu tun. Du hast erkannt, dass es an der Zeit ist, deinen Körper vom Rauch zu befreien. Und ich werde jetzt deinen Wunsch, das Rauchen aufzugeben, ganz tief in deinem Unterbewusstsein verankern. Du wirst deinem Körper in Zukunft reine, klare Luft schenken. Und du wirst spüren, wie viel besser du dich damit fühlst. Du nimmst in Zukunft mit jedem Atemzug Ruhe und Gelassenheit und angenehme Energie auf. Und du wirst deutlich spüren, dass du den Rauch nicht mehr brauchst. In Zukunft wirst du all das, was dir das Rauchen gegeben hat, allein durch deine Atmung, durch saubere, klare Luft aufnehmen können. Ja, das Rauchen wird in jeder Situation vollkommen gleichgültig werden. So gleichgültig, dass du nicht einmal mehr daran denkst. Du spürst einen starken Widerwillen gegen das Rauchen, der immer stärker wird. Das Verlangen nach einer Zigarette wird immer gleichgültiger. Rauchen ist vollkommen uninteressant. Schon der Gedanke an das Rauchen wird dir von Tag zu Tag unangenehmer und fremder. Und jedes Mal, wenn du Rauch riechst, verstärken sich der Widerwille und die Gleichgültigkeit noch mehr. Jedes Mal, wenn du Rauch riechst oder jemanden rauchen siehst, vertiefen sich diese Worte noch viel mehr in deinem Unterbewusstsein. Ab sofort ist das Rauchen vollkommen uninteressant für dich und du lässt dich durch nichts und niemanden von dieser gesunden Einstellung abbringen. Von deinem Vorsatz, etwas für deinen Körper und für deine Gesundheit zu tun. Rauchen ist dir in Zukunft völlig gleichgültig. Dein Körper wird sich von all den Stoffen, die sich durch den Rauch abgelagert haben, befreien und die reine, klare Luft wird dir Gelassenheit und angenehme Energien geben. Du wirst dadurch nicht mehr essen als zuvor und du wirst auch nicht zunehmen können. Dein Körper reguliert alles so, dass du dich dabei vollkommen wohlfühlst und alles so abläufst, wie du es dir wünschst. Dein starker Widerwille gegen das Rauchen wird von Tag zu Tag stärker. Rauchen ist in Zukunft völlig gleichgültig, völlig uninteressant. Schon der Gedanke an das Rauchen ist dir unangenehm und du sehnst dich immer mehr nach sauberer, klarer Luft, die gut und gesund für deinen Körper ist. Du bist jetzt konsequent abstinent. Konsequent abstinent. Daher wirst du den Versuch zu rauchen auch erst gar nicht mehr machen. Ja, du wirst nie mehr rauchen müssen. Dein Unterbewusstsein befreit dich vollkommen von den Zigaretten und du fühlst dich dabei vollkommen wohl. All diese Worte sind ganz tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert und du wirst immer danach handeln. Dein Unterbewusstsein wird dich mit all seiner Kraft unterstützen, denn all dies entspricht deinem freien Wunsch und Willen und all dies ist vollkommen gut und gesund für dich und deinen Körper. Du lässt dich durch nichts und niemanden, aber auch durch gar nichts und niemanden von deinem Vorsatz abbringen, etwas für deine Gesundheit zu tun und du wirst immer strikt danach handeln. Du fühlst dich dadurch von Tag zu Tag besser und frischer, leistungsfähiger und gesünder. Dein Immunsystem wird immer stärker und du fühlst dich vollkommen wohl. Du bist froh und glücklich, dass du es geschafft hast. Und dein Unterbewusstsein wird dich jederzeit unterstützen, diesen wundervollen Erfolg zu erhalten. Du hast erkannt, dass es an der Zeit ist, etwas für deinen Körper zu tun. Du hast erkannt, dass es an der Zeit ist, deinen Körper vom Rauch zu befreien. Und ich werde jetzt deinen Wunsch, das Rauchen aufzugeben, ganz tief in deinem Unterbewusstsein verankern. Du wirst deinem Körper in Zukunft reine, klare Luft schenken. Und du wirst spüren, wie viel besser du dich damit fühlst. Du nimmst in Zukunft mit jedem Atemzug Ruhe und Gelassenheit und angenehme Energie auf. Und du wirst deutlich spüren, dass du den Rauch nicht mehr brauchst. In Zukunft wirst du all das, was dir das Rauchen gegeben hat, allein durch deine Atmung, durch saubere, klare Luft aufnehmen können. Ja, das Rauchen wird in jeder Situation vollkommen gleichgültig werden. So gleichgültig, dass du nicht einmal mehr daran denkst. Du spürst einen starken Widerwillen gegen das Rauchen, der immer stärker wird. Das Verlangen nach einer Zigarette wird immer gleichgültiger. Rauchen ist vollkommen uninteressant.

entsprechen ganz deinem Wunsch und Willen und sie sind gut und gesund für deinen Körper. All diese Worte sind ganz tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert und sie werden genau so in Erfüllung gehen, wie ich es gesagt habe. Dein Unterbewusstsein wird sich die heutige Nacht nutzen, um diese Worte noch viel tiefer zu speichern und sie noch intensiver über deinen ganzen Körper zu verbreiten. Und sie werden genau so in Erfüllung gehen, wie ich es gesagt habe. Ganz deutlich wirst du die positive Veränderung spüren und du wirst von Tag zu Tag noch viel deutlicher spüren, wie gleichgültig dir das Rauchen ist. Du bist nun vollkommener, frei vom Rauch. Ich werde nun bis 3 zählen. Bei 3 wirst du wieder vollkommen wach sein. Du wirst dich erholt und entspannt fühlen, wie nach einem ausgedehnten Mittagsschlaf. Vollkommen fit und erholt. 1. Dein Puls und dein Blutdruck stabilisieren sich wieder auf für dich normale Wachwerte. Deine Atmung beschleunigt sich wieder auf für dich normale Wachwerte. 2. Du merkst, wie du immer mehr zurückkommst. 3. Wach auf!